Jeder Wanderer, willkommen zur 11. Episode des Greifenklaue Podcast. Der einzige Podcast, auf den auch Ryan stolz wäre. Heute mit... Tja, Christophorus. Und mir. Warum bist du denn heute da? Müsste nicht normalerweise Olaf da sein? Ich kann mich erinnern, ich habe einen Podcast zusammen mit ihm aufgenommen. Was ist passiert? Ja, der war auch gar nicht so kurz, glaube ich. Gestehe. Ja, Bruchschön. Mal wieder gecrashed, die ganze Geschichte. Ein Festplattencrash. Trotz doppelter Absicherung. Ja. 3 Episoden verloren. Ganz erstaunlich. Also. Ja, das war wenig feierlich. Das stimmt. Externe Platte kaputt, Speicherkarte kaputt. Dafür, wie oft soll ich es noch speichern? Dafür, dass aus dem, was du mir da geschrieben hast, ein erneuter Irrtum entstanden ist, bin ich ja ganz froh, dass nur die Episoden verloren wurden oder die Festplatte verloren wurde. Eine hat es ja geschafft. Ich dachte nämlich, weil die jetzt ein Familienmitglied erwischt. Gut, das nur am Rande, warum man PNs auch sehr genau formulieren sollte. Ja. Ja, unglücklich ausgedrückt. Ja, 2 Episoden davon waren über Goodman Games. Die werden wir auch nachholen. Wir haben zeitgleich ein Interview mit Goodman Games gemacht. Das ist jetzt auch schon online, weil damit konnten wir natürlich nicht so lange warten, bis wir den Podcast wieder hergestellt haben oder neu aufgenommen haben. Ja, zum neuen DCC, welches just heute erschienen ist. Also die PDF-Version heute rumgeschickt wurde. Und ja, das werden wir auf jeden Fall mal wiederholen. Ich denke auch in mehreren Episoden. Das ist dann mit Olaf alias Agame. Genau. Da werden wir das Portfolio nochmal beleuchten und dann halt auf die DCC-Reihe, also die Abenteuer, und auch aufs neue Rollenspiel eingehen. Welches uns sehr begeistert. Also du hast es noch nicht gespielt, ich also welches mich in dem Fall sehr begeistert und Olaf genauso. Als ich denke, wir können es heute schon sagen, als kleinen Gag. Wir haben ich habe beim Crawl-Fansign angefragt, ob es möglich ist, einzelne Artikel zu übersetzen. Hat der Macher gesagt, dass grundsätzlich ja, aber ihm ist grundsätzlich die Papierform wichtig. Wenn wir aber sein ganzes Fansign übersetzen würden, können wir das machen. Dann haben wir gesagt, machen wir. Olaf hat auch schon alles übersetzt oder alle Haupttexte übersetzt. Und das wird es dann demnächst auch auf Deutsch in Kleinauflage, ich denke mal so 50 Stück geben. Na, bin ich gespannt. Ja, ist da, um das DCC ein bisschen zu featuren. Ich hoffe mal. Ja, du warst ja vom System ganz angetan. Sehr angetan, weil es meiner Meinung nach das erste System ist, was auch im System und nicht nur im Hintergrund wirklich Wired Fantasy und Sword and Sorcery richtig gut umsetzt. Also wenn ich hier Fritz Leiber lese, Fahrrad und der graue Mauser, dann haben die einfach obskure, magische Lehrmeister. Und das zum Beispiel kommt super, super rüber. Und das Zaubersystem ist auch sehr interessant. Das hält sich halt immer noch an die Vorlage von Jack Vance, ist aber trotzdem anders umgesetzt als AD&D. Mhm. Man darf ja nicht vergessen, immer wenn man sagt, ja, Vance'sche Magie, das heißt ja nicht, dass das nun unbedingt Fire and Forget ist, wie das klassisch bei D&D Fall ist, das lässt ja durchaus Interpretationsspielraum zu, diese Romane. Und das hat DCC auch exzellent umgesetzt. Dass je mächtiger Magier werden und je höher sie ihre Würfe erreichen können, desto mächtiger werden auch die magischen Effekte der einzelnen Zauber. Und wenn man da verpatzt, dann gibt es auch eine sehr schöne Patzer-Tabelle. Also es ist nicht ungefährlich, sich mit magischen Mächten einzulassen. Und, ist also mal was anderes. Ja, genau. Mehr möchte ich gar nicht darüber berichten, das kommt ja alles noch. Wird sicherlich auch mit Rezis begleitet. Aber kurzum, jedenfalls das Interview zu lesen, ist sehr interessant. Joseph Goodman ist grundsätzlich jemand, der sich sehr gut auch in der Szene auskennt, der einiges Interessantes gesagt hat, und wir haben dann außerdem noch Harley Stroh zu Wort kommen lassen. Der ist ja einer der, ja, ich sag mal, der Hauptabenteuerschreiber für die, oder einer, ja, doch kann man so sagen, für die DCC-Reihe und noch einige andere Reihen, unter anderem auch diese Cthulhu-Reihe, die sie machen. Mhm. Also einiges an interessanten Antworten und Anekdoten zusammengekommen. Ja, ist auch lustigerweise, da es gut verlinkt wurde, unter anderem von Grognadia, auch die englische Version, sehr beliebt, hat einige Klicks gebracht. Gut, ja, wir wollten noch ganz kurz, heute gab es bei uns ein Hey PK. Oh, Desaster. Was ist ein Hey PK, Christoph? Ein Half Party Kill. Richtig. Ja, ich habe gespielleitet und 3 von 5 Spielern hat's. Na, nicht die Spieler, die Spielercharaktere hat es zerrissen. Wobei es die Spieler wahrscheinlich auch bald reißt. Ja, mein Charakter, den ich mir erst in der letzten Spielrunde frisch erschaffen habe, den hat es auch gleich wieder gerissen. Für mich ja nichts Neues. Ich kenne mich damit aus mittlerweile. Gewöhnungseffekt, ja. Gewöhnungseffekt. Vielleicht sollte ich mal tatsächlich mir an mir angewöhnen, untote Charaktere zu spielen. Das wäre, glaube ich, noch tödlicher gewesen. Weil das hätte... ich muss dazu sagen, du hast natürlich auch einen Charakter gebaut, vorsichtig, der... wo du ja wusstest, dass es nicht ganz ungefährlich ist in der einen oder anderen Situation, wie zum Beispiel, was, wenn der Kleriker Energie, positive Energie fokussiert, wo er alle anderen mit heilt, bist du dadurch geschädigt, weil du einen Mystiker der Gebeine gespielt hast und das als Nachteil gewählt hast. Ich habe mich dann natürlich auch ein bisschen beeinflussen lassen von einem Mitspieler, der das natürlich als absolut obskure Mischung vorgeschlagen hat. Er ist auch obskur, aber... Und ich dachte mal, warum nicht? Man kann es ja mal probieren. Ja, man muss dazu sagen, das war dann halt die erste knifflige Szene, wo das wichtig wurde, wo die anderen Spieler wussten das ja, aber eben die Spielercharaktere nicht und insofern... Ja, manchmal kommt es dann auch auf Effizienz an und nicht nur aufs Rollenspiel. Ja. Ja gut, aber ich meine, das ist ja auch gutes Rollenspiel, wenn man denn nicht Spielerwissen und Charakterwissen vermischt. Oder was heißt gutes? Das Wort gutes Rollenspiel habe ich nie in den Mund genommen. Das ist. Oh Mann, was entlockst du mir hier? Ja, ich hätte es jedenfalls seltsam gefunden, wenn man jetzt so, jetzt schädigt das den Spieler, das kann ich jetzt nicht machen. Das muss man ja von irgendwie in Erfahrung gebracht haben. Das hättest du ihm ja auch sagen können oder sonst. Also, ne, hätte auch eine Ahnung haben können oder wie auch immer, aber jedenfalls. Intervenieren kann man immer. Genau. Genau. Zugegeben. Naja, es war auf jeden Fall eine. Da ich das Abenteuer auch mit einer anderen Gruppe spiele, kann ich auch sagen, durch diese Begegnung kann man auch durchspazieren. Wenn man es klug anstellt. Wenn man es klug anstellt, ja. Also ich habe echt... Wir haben es nicht klug angestellt. Mein Respekt vor der anderen Gruppe mehrt sich immer mehr, weil die in Szenen, wo ihr teilweise... Corvin, Jaws, ihr habt es gehört. Haarsträubend agiert, naja, oder zumindest taktisch Frage, würde ich sagen, was so. Wobei es mich ja sehr wundert, zumal ja auch zwei... Rollenspiel Veteranen dabei sind, würde ich es mal so nennen. Zählst du dich jetzt auch als Veteran? Jo. Also ich spiele sehr lange, ja. Das mag vielleicht der Fall sein. Ich sage jetzt aber auch mal, was die Regelkenntnis angeht. Also einer unserer Charaktere oder Spieler hat ja den Charakter sehr ausgespielt, aufgrund des sehr geringen Weisheitswertes. Also Augen zu und durch im Endeffekt. Hat also sehr zum Charakter gepasst. Ja, auf der einen Seite war natürlich schon sozusagen... aus der Sicht der Gruppe natürlich vielleicht, dass der vorweggeht, war auch nicht das Klügste. Dass der Charakter vorgehen will, aus der Sicht dieses Charakters, war natürlich schon optimal ausgespielt. Trotzdem wäre es auch gutes Rollenspiel gewesen, hätte einer der anderen ihn da zurückgehalten und gesagt, zum Beispiel. Ich gehe vorweg. Also bei der anderen Gruppe ist der Krieger vorweggegangen. Keine dumme Entscheidung. Und als nächstes, das war nämlich ein runder Raum mit Wasserbassoir, kam der Druide hinterher, der sich anschließend in ein Oktopus verwandelt hat. Das ist natürlich schon eine famose Idee in dem Zusammenhang. Hut ab. Ja. Ja, ich meine, man kann das nur in seiner natürlichen Umgebung. Das hat da natürlich erstmals gepasst und die haben da ganz schön durchgeräumt. Mhm. Ja. Naja, gut. Aber das ist halt, wenn man offen ein Spiel leitet, dann kann auch mal sowas rauskommen. Gab es ja von davor eine Szene, wo ich mir dachte, was ist denn nun los? Und zwar... begleitet die Spielercharaktere ein Friedhofswärter, der mir ist noch nie im Leben etwas Gutes passiert. Naja, etwas deprimiert ist, weil sein Friedhof sind halt alle als Untote auferstanden. Er konnte gerade so ins Dorf fliehen und begleitet jetzt sozusagen die Helden zurück zu seinem Friedhof und sein Maulesel ist auch gestorben und dann beschließt er, mit einem Handprügel auf Abenteuer auszuziehen. Wohlgemerkt, dass er zwischen 70 und 75 Jahre alt ist. Weil so er hat lustigerweise überlebt. Ja gut, er ist auch nicht mit euch da reingegangen. Das, ja, klugerweise. Alles andere wäre sein Todesurteil gewesen. Aber dazu kommen wir später, genau. Dann hat er das den Charakteren: Ich will jetzt meine Rache haben. Und Ja, ich sag mal, im Abenteuerbuch stehen so zahlreiche Vorschläge, was die Charaktere tun können, um ihn da aufzuhalten, dass er nicht mitkommt. Das haben auch zwei versucht. Allerdings gab es auch einen Charakter, der das aktiv unterstützt hat und da haben sie drauf gewürfelt. Und der aktiv Unterstützende hat den Vergleich sozusagen haushoch gewonnen und ich hatte persönlich schon einem der anderen Charaktere innerlich einen +5-Bonus wegen seiner Argumente gegeben, weil da am besten argumentiert wurde einfach. Ja, aber gut. Ist halt, sie wollte halt mitkommen und ist dann auch mitgekommen. Allerdings, genau, dann gab es halt quasi noch, bevor sie den eigentlichen Dungeon betraten haben, sich eine Art Rückzugspunkt organisiert. Und da wurde er dann doch überredet, zurückzubleiben als Wache. Ja, gut, dass mein Charakter sich ihm nicht als Mystiker der Gebeine entblößt hat. Er wäre wahrscheinlich direkt postident an einem Herzinfarkt dahin gerafft worden. wahrscheinlich. Gut, soweit zu den mehr oder minder aktuellen Geschehnissen in unserer Gruppe. Mal sehen, wie es weitergeht. Unserer noch bestehenden Runde. Ja. Gut. Ja, damit kommen wir zum Hauptthema dieser Episode. Tavernen. Hm. Warum Tavernen, Christoph? Ich liebe Tavernen. Moment, ja. Ah, was für ein Geräusch. Hm. Ein frisches... Darf ich Schleichwerbung? Nein, ich lasse es. Kriegt man, glaube ich, eh nicht überall. Sagen wir es mal so. Also wäre es ein Greifenklau gewesen, hättest du das jetzt selbstverständlich, ja. Ja, falls irgendwelche Bamberger hier zuhören, die in der Nähe dieser Greifenklau-Brauerei wohnen, können sich gerne bei mir melden. Ich hätte gerne mal wieder einen Greifenklau. Jetzt sind solche Exemplare sind gern gesehen. Einfach mal www.greifenklau.de statt greifenklaue.de eingeben. Man landet dort. Okay. Das aber nur am Rande. Genau, warum Tavernen? Und zwar ist das ja quasi unsere RPC vorweg Special Episode. Alle oder einige Rollenspiel-Podcasts versuchen sich zum Thema Tavernen einen Podcast aufzunehmen, der dann auf einer CD, also vielleicht hört ihr uns ja gerade von CD statt irgendwie obskuren Internet-Download. Finde ich gut. Ja. Genau. Und deswegen machen wir heute auch was zum Thema Tavernen, auch wenn ich finde. Aber dazu nochmal. Ja, fangen wir doch erstmal an, was wir so recherchiert haben. Und zwar gibt es ja bei RPG Now unheimlich viel Kram. Also RPG Now Online Download Portal. Gibt es für meist kleines Geld viele Sachen. Viele nützliche und viele unnützliche. Grundsätzlich bin ich ja jedenfalls ein Freund, das auch zu visualisieren. Oh ja. Wenn da irgendwas stattfindet, sagen wir es mal so. Ja, und zwar gibt es natürlich die ganz edle Variante von Dwarvenforge. Da gibt es für relativ günstige $35 Taverneninterieur, aber das ist nur ein ganz bisschen Kram. Da muss man dann quasi auch für $100 die Medieval Buildings sich holen, um da eine Taverne zusammenstellen zu können. Aber gut. Das wäre also die Luxusvariante. Ich weiß auch nicht, ob da jetzt noch alles erhältlich ist. Wenn man es etwas billiger haben will, gibt es eigentlich gab es ein tolles Fat Dragon Games Set für $9 kostet das ungefähr. Da sind dann halt 2D-Teils mit 3D-Elementen verbaut. Also dann kann man zum Beispiel Schränke und Fässer bauen. Das sind dann kauft man sich das PDF, druckt es auf Papier aus oder auf Pappe besser und klebt man zusammen. Da werden halt eben neben den 2D-Teils halt auch diverse 3D-Teils geboten. Ja, das sah auch gar nicht so schlecht aus, dass du da so weiter vorhin gepostet hast. Genau. Ja, da gibt es einiges. Ein anderes Teilset, was ich persönlich, wo ich den Anbieter auch durchaus schätze, ist Skeleton Key Games. Die bieten in ihrer sogenannten E-Adventure-Serie die Town Taverns und die Town Inns jeweils für 8€. Da kann man dann wirklich große Pläne mitlegen. Das sind relativ viele Teils. Ja, hat man mal so Holzfußboden und dementsprechend ein Teil ist ja dann mal vorgefertigt, im Gegensatz zu den bei Fat Dragon Games, wo man den Tisch natürlich hinstellen kann, wo man möchte, weil er separat ist. Die kosten allerdings jeweils $8, muss man, also ich habe meine teils da mal 10 Stück gekauft, als sie auf die Hälfte, bei der Hälfte waren, für $4. Da habe ich mir da massenhaft Kavernenteils geholt. Es gibt allerdings noch eine Kleinigkeit, die ich da empfehlen kann. Und zwar war das so eine Art Taverne im Wald, genau. Das sind nur 2 Teils, die kosten auch nur $1,35. Also das, denke ich, ist fairer Preis. Das sind halt wirklich Teils. Schön bunt, farbig. Was wäre da enthalten? Klassische Fässer und ja, die Teils sind ja wirklich weiß ich jetzt nicht ganz genau, müssten 9x9 groß sein. Also haben wir, sind so feste Teils, die dann halt den Innenraum einer Taverne zeigen, beziehungsweise in dem Fall noch einen kleinen Außenbereich Wald, wo man dann halt die Waldteils anschließen könnte. Oh, okay. Ja, also immer ganz fest. Ja. Da gibt es natürlich auch noch andere Anbieter, kann man auch antesten. Ja. Ich habe da unter anderem noch gefunden, was mir gefallen hat. Inn and Tavern Floor Plans für $5 von Dark Furious Publishing mit sensationellen 71 Floor Plans von 35 mittelalterlichen Etablissements, die man sich auch als Battle Map ausdrucken kann. Grundsätzlich ist es aber schwarz-weiß. Also deutlich sieht das natürlich nicht so schön aus. Ja, okay. Ja, aber kostet dafür nur $5, hat man wirklich eine riesen Auswahl. Man kann auch für $1 zum Beispiel, gibt es verschiedene Tavernen von, das war auch Dark Furies, zum Beispiel die Skull and Dagger Taverne, ist auch ein 25mm Battle Map, hat 14 Seiten, also sind diverse Ebenen beschrieben, für $1 auch fair. Und da gibt es, habe ich gesehen, einige. Mhm. Ja, gut, das so mal grob dazu. Es gibt natürlich noch zahlreiche andere nützliche und vor allen Dingen unnützliche Hilfsmittel. Genau, das erste ist eine Mischung. Das Book of Taverns von Necromancer Games sind ja die Vorgänger von Frog God Games, die auch heute einige tolle Pathfinder-Sachen machen. Für $3 hat ehemals $20 gekostet. Das sind 10 ausgearbeitete Tavernen mit 40 NSCs und natürlich 9 magischen Gegenständen. Das ist für die 20 im Wesentlichen gedacht, aber da hast du halt quasi wirklich ein Tavernenquellenbuch. Für $3 denke ich, okay. Auch nicht schlecht. Gibt es auch als Hard. Achso, nee, kann man sich. Gab es bestimmt auch als Softcover. Kann man sich bei RPG Now auch als Softcover oder Hardcover schicken lassen. Ja, da gibt es natürlich, wenn ich wirklich in einer Taverne länger spiele, kann ich mir das auch durchaus lustig vorstellen, wenn man die so als Rückzugspunkt für die Helden hat. Da kann man sich quasi, das ist dann von Adamant, Tavernenmenüs. Da gibt es zum einen 6 vollständige Menüs und dann gibt es noch 4 Blanko-Menükarten, die wahrscheinlich auch ein bisschen in die Fantasy-Richtung gehen. Kostet $4, naja, aber gut, man hat halt das Layout schon und wenn man das öfter macht mit verschiedenen Gruppen, kann sich sowas ja rentieren. Tavernenkarte, was hältst du davon? Ja, warum nicht? Eine Menükarte? Warum nicht? Also alles, was Atmosphäre unterstützend ist, muss weg. Klar. Man muss dazu. Also. Ja, also ich finde, also Atmosphäre ist natürlich nicht alles. Aber so eine Handout finde ich auch nett. Sie müssen auf der anderen Seite auch wieder eine Bedeutung im Spiel haben. Also ich bin da so zwiegespalten, sagen wir es mal so. Ich würde es machen, aber wirklich nur, wenn ich das jetzt weiß, die Charaktere könnten zu dieser Taverne sozusagen öfter zurückkehren. Das macht sozusagen, ist nicht nur ein einmaliger Besuch, wo überhaupt nichts passiert, wo ich sie nur damit aufhalte. Aber dazu, ich denke, zu dem Punkt kommen wir noch und werden uns schön in die Haare kriegen. Ja, ich freue mich auch jetzt schon drauf. Für 80 Cent kann man sich besorgen auf Englisch 100 Tavernennamen von Dark Quest Games. Ja, großartig. Also, wenn es irgendwo dran scheitert, sind es doch immer die Namen. Das Längste, was am Charakterbau dauert, ist doch klassischerweise der Charakter. Nicht bei mir. Ja. Betonung, Gewöhnungseffekt. Mhm. Irgendwann ist man einfach drin in der Routine. Ja. Hast du schon eine Würfeltabelle dafür, oder? Hast du auch irgendwo 100 Charakternamen dir gekauft, vielleicht? Also, ich habe einen Generator in meinem Kopf. Das sollte unser nächstes Thema werden. Da gucken wir mal, ob wir da nicht was finden. Ja, immerhin kannst du ja stolz auf dich sein. Heute ist ja mal jemand anders außer nur dein Charakter gestorben. Ja. Ob das die Situation jetzt verbessert, sei mal dahingestellt. Ja. Das stimmt. So, dann haben wir noch, das würde dich besonders freuen, wo du auf Atmosphäre stehst, ebenfalls von Dark Quest Games für $1. Overheard Tavern Talk, also Tavernengespräche, wo man nicht drauf achtet, die man überhört. Fantastisch. Insgesamt 100 Kommentare, die man quasi auswürfeln kann. Mein Ale schmeckt lustig. Schmeckt dein Getränk auch lustig? Toll. Ja, ich dachte auch so. Ja, da probiere ich doch gerne mal. Stell mir bitte mal eins gleich. Ja. Ein Gerücht, ja. Wobei, ja, das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Das ist ja kein Gerücht, aber Gerüchte sind natürlich der klassische Einsatz von Tavernen. Also, wenn eine Taverne im Spiel auftaucht, dann bitte irgendwo eine Gerüchtetabelle. Super. Ich habe mich so über das Labyrinth Lord Turnier gefreut, wo übrigens auf der RPC wieder eins stattfindet. Aber gut, das wird, wenn es eine RPC Special ist, vielleicht geht es ja vorher noch online, vielleicht hört es ja der eine oder andere. Es gibt ein zweites Labyrinth Lord Turnier und ich will unbedingt mitmachen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Zum Glück haben wir es mit zwei Charakteren angefangen. Mein Magier hat die erste Kampfrunde nicht überlebt. Ich fühle mich immerhin nicht mehr so allein. Ja. Er hat die Initiative nicht gewonnen und konnte dann nicht mehr handeln. Bevor sie ihn vom Feld gefegt hat. Ja, also da haben wir nämlich, sind wir vorhin in die Taverne gegangen, um Gerüchte abzugreifen. Und tatsächlich hat jedes Gerücht dann irgendwie 5 Punkte gebracht auf dieser Turnierwertungstabelle. Wobei die Monster normale EP gebracht haben. Das heißt, eigentlich war es Zeit, wenn wir gleich in den Dungeon gehen sollen. Aber gut, ich weiß es fürs zweite Mal. Ja, was gibt es noch? Also, ich habe hier noch aufgeschrieben Tavern Heroes, Clip Art Critters Nummer 1 für $4 von Post Mortem Pictures. Bilder von Helden in der Taverne. Also, saufen, saufen, saufen. Ja, ne, die nach erfolgreichem Abenteuer in der Taverne sind. Also gut, wenn man teilweise hast du bei RPG Now ja Sachen, die du auch, wo du dann quasi Lizenz, die in Produkten zu verwenden darfst. Das gehört aber meiner Meinung nach nicht dazu, insofern ist das nur für einen privaten Einsatz erlaubt. Aber würde man da die Lizenz zum Drucken mit erwerben, ist natürlich $4 ein wahnsinns günstiger Preis. Das stimmt. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wie die qualitativ sind. Die Vorschau war relativ klein, aber auch sowas gibt es, wenn man sowas sucht. Ja, ich habe noch zu guter Letzt Tournaments, Fairs and Taverns für $10 von N-World Publishing, also auch für D20. N-World, großes Forum für D&D und D20 und so weiter. Auf 64 Seiten werden zahlreiche Minigames präsentiert, also eben auch für Turniere, aber eben auch in Tavernen, also Würfelspiele etc. Wunderbar. Das ist cool. Es gab das auch von der LORB, gab es auch einen Doppelartikel zu. Ich habe die LORB vorhin durchsucht, aber ihn nicht gefunden. Falls ihr noch offen ist, würde ich den auch verlinken. Genau, die ganzen genannten Sachen werden wir natürlich auch verlinken, dass ihr euch die selber anschauen könnt. Ja, die Frage ist, braucht man das? Jetzt kommen wir zur entscheidenden Frage. Ja. Also, ich würde sagen, eher weniger. Liebe Tavernen. Pass mal. Quasi alles, was die anderen Podcasts erzählen, wenn die euch raten, länger als 10 Minuten Tavernen zu spielen, lässt es sein. Wir haben doch keine Zeit. So. Muss man sich die Zeit für nehmen. Das ist halt jetzt natürlich der... Ja, machen wir mal. Christoph möchte bestimmt noch eine Anekdote. Die Landratten-Anekdote. Oh, die Landratten-Anekdote. Ja, toll. Es war bei Siebte See. Ganz genau. Und unsere kleine Crew hatte die Aufgabe, weitere Crewmitglieder zu ordern, um ein Schiff flottentüchtig zu machen. Und mein... Seetüchtig zu werden. Das haben die Seemänner gefehlt. Ja. Ja. Und mein... Ab in die nächste Hafenkneipe. Richtig, weil wo rekrutiert man natürlich Matrosen als erstes? So weit, so logisch. In der Hafenkneipe. Und mein Eisenländer... mit leider sehr geringen Intelligenzquotienten betrat die Taverne mit den fatalen Worten: Heda, ihr Landratten. Das war eine der längsten Tavernenschlägereien, die ich erlebt habe. Wir haben sie gewonnen zum Schluss, davon abgesehen. Die Tavernenschlägerei wurde gewonnen, ja. Es war auch durchaus unterhaltsam. Es hat allerdings auch 3-4 Stunden gedauert. Das ist allerdings richtig. Ja, das ist halt auch der Knackpunkt an solchen Sachen. Ich selber bin halt ein großer Fan von Tavernen. In-game wie out-game. Ganz einfach, weil sie für mich einfach dazugehören. Und ich kann auch für mich selber gerne länger dort verweilen. Aber wie du schon sagst, heutzutage ist es schon... Also mein Gedanke ist, sowohl als Spieler als auch als Spielleiter, ich habe nur eine begrenzte Zeit. Wir schaffen es häufig nur einmal im Monat, vielleicht sogar noch weniger zusammenzukommen. Einmal im Vierteljahr. Und wenn ich dann sozusagen gezwungen bin, eine extrem lange Szene in der Taverne abzuhalten, die quasi nicht das Spiel voranbringt oder nur gering voranbringt, dann ist das natürlich im Prinzip schlecht. Das gilt für mich, für jede Szene, für Hartwurst im Allgemeinen, was nicht nötig ist. Kappen, soweit es geht, oder kürzen, soweit es geht. Natürlich darf man den Spielern keine Entscheidungsmöglichkeit nehmen, das ist auch ganz wichtig. Aber in einem gewissen Rahmen sollte man immer versuchen, das Spiel dann auch möglichst schnell ein bisschen voranzubringen. Man sollte am Ende des Abends das Gefühl haben, ich bin jetzt ein bisschen weitergekommen in diesem Abenteuer. Das ist mir auch als Spieler wichtig. Mit langweilen Spiele, wo dann der Tag verlabert wird oder wo nichts passiert ist, das ärgert mich dann hinter als Spieler auch immer. Ich so, jetzt habe ich mich vielleicht an der Stelle sogar noch zurückgehalten, damit das ein bisschen vorangehen kann. Und trotzdem sind wir nicht vorangekommen. Ist ja auch oftmals passiert bei uns. Ja, ich meine das gar nicht auf uns bezogen, es gibt auch noch genug andere Runden, wo das natürlich so ist. Ja, das ist sozusagen der Streitpunkt. Ich habe auch eine These dazu, nämlich, du spielst nicht genug LARP. Du hast LARP-Tavernen noch nicht für dich entdeckt. Weil ja, doch. Ein bisschen, genau. Das kommt aber erst später, sage ich mal vorsichtig, weil die Episode ist die einzige, die überlebt hat. Also ist schon längst aufgenommen, aber kommt erst später. Ja. Christopher auf LARP. Mein erster LARP. Mein zweiter. Ja, genau. Konnte da auch Tavernen kennen. Ich gehe ja schon etwas länger auf LARP und da sind Tavernen natürlich etwas anderes, weil da das, was man tut, kleine Minispiele, die brauche ich nicht simulieren, sondern ich kann sie tatsächlich spielen. Das ist der große Unterschied. Das macht natürlich auch Spaß. Ich kann auch wirklich den Leuten Geld klauen. Also Game-Geld am besten. Sag ich mal vorsichtig. Oder ich kann mich im Rahmen der LARP-Regeln wohlgemerkt auch mit jemandem da prügeln oder sonst irgendwas. Das macht mir viel, viel mehr Spaß als das da im Rollenspiel, wo es wirklich Zeit frisst. Ja. Im LARP ist das unheimlich unterhaltsam. Man ist da nach einer langen Wanderung mal kaputt, muss da 2 Stunden in der Taverne neues Bier aufnehmen. Also da mag tatsächlich die physische Geselligkeit der psychischen Geselligkeit im Rahmen des Vorstellungsvermögens tatsächlich Vorrang haben. Definitiv. Richtig. Das Interessante ist, es gibt ja auch spezielle Tavernenkons. Ich selbst war mal mit meiner Schwester in der Nähe von Kassel. Da war eigentlich nur ein Mini-Kriminalplot. Irgendwie die Helden waren auf 2 Tavernen aufgeteilt. Der Bruder vom Organisator war selber gelernter Koch. Dann gab es da halt ein 7-Gänge LARP-taugliches Menü. Also quasi ein Mittelalter-Menü plus. Du hast ja im LARP einfach mehr Möglichkeiten. Da brauchst du, ich meine, beim Mittelalter-Menü wird es auch oft gemacht, dass du irgendwelche Kartoffelsuppe kriegst, aber beim LARP ist das auch sozusagen illegal. Sag ich mal. Da muss man sich nicht so wie mancher Mittelalter-Mensch drüber aufregen. Man will es schweigen. Ja. Es gibt auch durchaus interessante andere Konzepte wie Indoor-LARPs in der Taverne. Also zum Beispiel eine Silvester-Taverne mit total schrägen Science-Fiction-Typen als Indoor-LARP gab es in meiner Wunderwelt. Fand ich auch sehr unterhaltsam. Und sowas kann man sich auch gut, oder das gibt es auch bei Vampire oder Cyberpunk, dass du halt wirklich nicht eine ganze Welt oder eine ganze Stadt oder ein ganzes Gebiet bespielst, sondern wirklich nur eine Taverne. Und auf diesem beschränkten Bereich klappt ja das auch mit dem Suspense of Belief, sage ich mal, also mit der Glaubwürdigkeit von gewissen Charakteren, weil du halt in der Taverne jetzt nicht unbedingt Dominate 8, ich fliege zum Mond, Okay, das klappt vielleicht nicht mit Dominate 8, aber du weißt schon, worauf ich hinaus will. Ne? Grüßend, wenn ich einer mit Stärke 5 am Kind trifft. Da gehst du halt nicht mit deiner Vindicator Minigun und ballerst alles nieder, sondern man zeigt halt nicht so seine Fähigkeiten in der Taverne, sag ich es mal so. Man kann da trotzdem coole Sachen machen. Von daher, das ist, denke ich, auch eine lustige Sache. Dennoch stellen Tavernen nach wie vor, ob nun LARP oder Pen and Paper Rollspiel, ja irgendwo immer einen zentralen Punkt dar. Ja. Also da trifft sich die, ich meine, es gibt ja nun hunderte von Abenteuern, wo sich das die Charaktere. Das ist der absolute Klassiker, dass natürlich der Auftraggeber in der Taverne den Charakteren den Auftrag gibt, in der einen oder anderen Form. Ganz genau so ist es. Genau, also ich will das, genau, dafür ist eine Taverne auch gut. Die Taverne ist im Prinzip der ideale Rückzugsort für Charaktere. Ne? Wenn sie irgendwo in einer neuen Stadt angereist sind, werden sie höchstwahrscheinlich erstmal ein Zimmer in irgendeiner Schenke nehmen, wo man auch was essen kann. Und das wird dann ihre Rückzugsbasis sein. Genau in dem Moment ist es dann vielleicht auch interessant, so einen Tavernenplan zu haben und genau dann so eine Menükarte rauszuholen. Ja, oder irgendwelche anderen Gimmicks, dann genau. Finde ich auch das auch sinnvoll. Wenn es natürlich dann darauf hinausläuft, dass dann dort das Abenteuer startet beispielsweise. Ja, oder man auch später nochmal Gelegenheit hat, da hinzukommen. Ja, oder vielleicht sogar das erste Abenteuer in dieser Taverne spielt, so Marke Herr der Ratten bei Dungeon Slayers, wo du im Keller die Rattenverseuchung aufräumen sollst, damit der Biernachschub kriegst. Ja, okay, das ist ja so klassisch, das gibt es auch bei vielen Computergames. Genau, dann finde ich das absolut berechtigt. Aber nicht, wenn ich jetzt quasi von A nach B reise, 18 Tage lang, dann muss ich jetzt keine 17 Tavernenpläne haben. Nein, das sage ich mal vorsichtig. Unnötig zumindest im Sinne des Abenteuers. Man sollte es dann effizient, also man sollte schon so effizienzgesteuert sein, es dann ein bisschen auszuwalzen, wenn es auch eine Möglichkeit gibt, dass das noch eine Rolle im Spiel hat. Ja. Sei es nur als Rückzugspunkt, wo sich die Charaktere ausruhen, wo sie Pläne schmieden können, wo sie ihren Frieden haben. Dass dieser Ort natürlich später immer noch von irgendwelchen Attentätern beobachtet werden kann oder sonst irgendwas. Das kann ja immer noch ins Spiel kommen. Aber jedenfalls grundsätzlich, wenn er eine größere Bedeutung hat, kann ich mir das auch gut vorstellen, das ein bisschen näher zu erläutern. Aber um Gottes Willen nicht hier Taverne an jeder Ecke. Und eben auch, wenn ich als Spieler da mich nicht vorbereitet habe, dann dankbar mich sozusagen den Spielern zu ergeben und da erstmal eine 4-Stunden-Schlägerei zu inszenieren, finde ich auch nicht ideal. Wenn das eine halbe Stunde gedauert hätte, dann hätten wir alle einen schönen Tag gehabt, auch. Und hätten trotzdem, wären da weitergekommen. Dann hätte es aber vermutlich solche Aktionen wie mit dem heißen Teebeutel ins Auge und ihn damit blenden und K.O. schlagen nie gegeben. Ja, das war mein Professor. Das ist richtig, aber das zeigte auch, glaube ich, ein bisschen dass ich ein bisschen Langeweile hatte, mir so einen Scheiß auszudenken. Ja, wenn ich damit anfange, dann zeigt das schon, es steht mir bis unterkante Oberlippe. Ja, und siehst du, da habe ich mich zum Beispiel großartig amüsiert. Ich hätte von mir den ganzen Tag so weiter. Ich habe mich ja auch amüsiert, aber ich habe mich dann auch in mein Schicksal ergeben, sozusagen. Und damals hatte ich noch Zeit, so, um das mal angemerkt zu haben. Das stimmt auch wieder. Ja, also von meiner Warte aus, wenn ein Spielleiter es entsprechend schafft, mit Atmosphäre, also Musik oder wie Hintergrundgeräuschen, ich selber könnte mich da stundenlang aufhalten, auch wenn es nur in Gedanken ist, finde ich toll. Können wir gleich eine interessante Frage stellen? Wie hältst du es denn mit Alkohol im Rollenspiel? Also selber... Trinkst du selber Bier beim Podcasten? Ich trinke ja hier nur Malzbier. Also mein Malzbier hat 5,4%. Durchgemalzt. Nee, aber es ist eine interessante Frage. Also ich, wenn ich mich daran erinnere, wenn man so 18 war. Und gut, da war ich auch schon eine ganze Weile beim Rollenspiel. Aber da gab es dann halt auch mal die Wochenend-Session, wo man sich dann irgendwie einer hatte so einen Fischteich, ne? Nicht mal in der Nähe des Dorfes gelegen, sondern noch 2 Kilometer vom Dorf weg, also absolut einsam zwischen Feldern und Wäldern mit einer kleinen Hütte und da hat ein Rollenspiel gespielt, da wurde natürlich ordentlich mal ein Bier gesüfft und ich sag mal, um Mitternacht hat sich dann auch jeder einmal übergeben, so ungefähr. Also würde ich heute doch eher von abraten. Nicht nur wegen dem Zustand am nächsten Morgen, sondern da ist halt... Geht auch das Rollenspiel vermutlich bei dem Bug unter. Also was du nicht... Ja, doch, da kann man, glaube ich, schon von Rollenspiel sprechen, aber sonst wird, so wie du das sagst, meistens immer Charakterspiel und Interaktion gemeint. Ja, richtig. Also ich mache es Ich finde Leute furchtbar, die sowas gleichsetzen. Über die falle ich normalerweise her. In den wenigsten Fällen verbal. In den wenigsten Fällen, ja. Ja. Genieße ich vielleicht noch einen Außenseiterstatus. Schön. Ja, aber da geht vermutlich tatsächlich das Rollenspiel, also alle Elemente des Rollenspiels. Vermutlich, ja. Ja, ich kann noch aus, ja. Also ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich es eigentlich oftmals charakterbezogen mache. Also ich trinke vielleicht auch mal ein, zwei Bier nebenher. Wenn ich aber jetzt wie bei Dungeon Slayers zum Beispiel eigentlich die letzten, also eigentlich fast immer Zivi der Zwerg. Zwerge spiele, ganz genau. Dann ist auch die Biertrinkmentalität eine ganz andere. Ich würde jetzt gerne noch thematisieren, dass ja natürlich Dungeon Slayer zwergenfeindlich ist und Elfen voll bevorzugt. Voll krass, ey. Aber ich glaube, dass erstens ist das nicht meine Meinung, wie ich ausdrücklich betonen möchte, und zweitens lassen wir das mal lieber. Mit schönem Gruß. Mit schönem Gruß. Also, ich kenne auch mehr Leute, die Zwerge spielen als Elfen bei Dungeon Slayer. Also von daher. Ja. So, da kann ich scheitern. Richtig. Ja, achso, das war okay. Interessant. Ja, also ich halt so, ich trinke maximal, denke ich, 2 Bier. Meistens fahre ich eh noch Auto. Von daher bleibt es. Also die Frage ist, ob es verpönt ist, aber ich denke eigentlich eher nicht. Also es glaube ich auch den einen oder anderen Fett, der sich mal dagegen spricht. In Maßen finde ich es okay, gerade wenn es jetzt die private Runde ist. Um Gottes Willen, wenn wir Rollenspiel-Ding haben, hätte ich schon ein Auge drauf, sage ich mal. Andererseits auf dem 12 bis 12 ist auch üblich, dass die Mit-Orga, sage ich mal, eine Kiste Bier mitbringt. Also, ja gut, muss man wissen, wie es ist, aber wenn ich mich in der Öffentlichkeit oder gerade wenn ich weiß, dass Öffentlichkeit stattfindet, würde ich es nicht unbedingt machen. Nein, da kann man es natürlich auch spielen. Das reicht vielleicht auch aus. In der Taverne. Ja. So. Nein, also ich trinke sehr gerne mal ein Bierchen nebenher und wie gesagt, wenn es dann mal ein Zwerg ist, auch mal ein, zwei mehr. Das passt ganz einfach. Mhm. Ein Klischee. Richtig. Also in Maßen finde ich das auch okay, aber nicht in Massen oder irgendwas anderes als Bier oder Wein. Es lockert zumindest auch der Sitzung. Das kann ja auch gut zu dem einen oder anderen Charakter passen, das stimmt. Berühmte Taverne, was fällt dir da ein? Innerhalb des Rollenspiels oder generell? Generell. Was wir beide immer noch nicht besucht haben, ist das Kamelot in Celle. Ich weiß gar nicht, wie berühmt es ist, aber das stimmt. Wir haben ja, Bei mir hat es einen Platz im Herzen gewonnen. Du warst schon mal da, ne? Ich war mehrmals schon da. Ohne mich? Spektakulär. Wir beenden diesen Podcast an dieser Stelle und... Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, dass meine Freundin damals in Celle gewohnt hat. Ah, okay. Also, ist auch schon lange her, glaube ich. Ist schon ein paar Jahre, ja. So ist das. Okay, dir sei A verziehen und B, stimmt, wir planen das ja schon länger dahin. Ich hatte ja meine Schwester schon so weit, dass sie mal, wir brauchen ja einen Fahrer, das ist ja das Problem. Oder wir müssen da übernachten. Weil da den hinzufahren und kein Bier trinken zu können, das ist natürlich unlustig. Mein Thema Alten. Das stimmt, aber also die. Also ich würde es zum auch mal machen, aber wir hatten ja meine Schwester schon so weit, dass sie uns mal quasi sie fährt. Wir geben ihr ein Essen aus. Aber genau, der Plan war schon mal gefasst. Dummerweise. Ich glaube, es scheiterte damit, dass wir das keiner mit wollte. Nee, das hätten wir auch gemacht, aber sie ist ja dann wieder nach Hannover gezogen. Schöne Grüße auch, aber die hört den Podcast, glaube ich, nicht. Kann ich ja mal speziell nahelegen. Lässt sich ändern. Ich würde sie auch aus Hannover mitnehmen. Von Hannover nach, also ist ja auch von Hannover nach Celle ist ja auch nicht weit. Richtig, aber ja. So ganz grob, wenn sie dafür Zeit hätte, sie ist ja Köchin, könnte ich mir auch sehr cool tatsächlich einen eigenen Con vorstellen oder ein Tavernending im Sommer oder sowas, aber da sowas scheitert natürlich immer eine Anzahl der Leute, die das interessiert, sag ich auch. So sieht's aus. Ja. Ja, aber an der Stelle nochmal eine Lanze zu brechen für das Kamelot und um kostenlose Schleichwerbung gleich mit reinzubauen. Ich denke, die Besucher werden strömen und wenn sie dort unsere Namen in die Säulen meißeln, dann wissen wir Bescheid. Ja, also es, das Camelot ist in einem der mitältesten Gebäude in Celle, soweit ich mich noch daran erinnern kann. Also mit in einem richtig schönen alten Gewölbekeller. Und es ist halt eine Mittelalter-Taverne. Ja. Also mit Restaurant entsprechend drin. Also man kann da entsprechend auch mittelalterliche, also angeblich mittelalterliche. Sie haben auch eine Website irgendwie ausführlich angeguckt, die können wir gerne mal verlinken. Das auch, auf jeden Fall. Richtig. Und ja, ich war nur mehrmals da und es gibt, die bieten da entsprechend auch Events an, also sprich, dass da mal ein Barde spielt und sich dann aktiv da am Geschehen mit beteiligt. Man kann Gelage bestellen in mehreren Größen, wo dann beispielsweise auch Gaukler mit dabei sind zum Beispiel. Also eigentlich eine richtig, richtig, richtig schöne Sache. Gibt auch bei uns im Kreis so eine Events, sowas wie Burg Warberg. Da warst du noch nicht. Das Spektakulum, ich weiß gar nicht, wie es jetzt genau. Nee, ich meine, du kannst es ja auch, oder ist das? Ich war mal da. Auch schon jetzt ein paar Jahre her, auch mit in Gewandung. Wir waren leider die Einzigen, die da in Gewandung aufgetaucht sind. Von den Gästen zumindest her. War jetzt aber natürlich nicht ganz so spektakulär. Also, was mir immer gut gefallen hat, war hier im Kartoffelhaus. Das ist ja auch ein Gewölbekeller. Der Wirt hat das zum ersten Mal ausgerichtet. Aber das richtig gut gemacht, sich sehr viel Mühe gegeben, hat richtig viel Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich damals dann auch in Gewandung war, aber es war ein sehr unterhaltsamer Abend. Der hätte dir auch knacke gut gefallen. Und ich würde dich auch sehr gerne mal zum Tavernenlab mitnehmen. Ja, würde ich auch nochmal generell zum Lab mitnehmen, aber zum Tavernenlab würde ich dich insbesondere mitnehmen. Ja, wohl. Also seit dem Taverne, ja gut, ein ganzer Tavernenlab war es ja nicht, es war natürlich Sammelpunkt bei Taverne, aber seit dem Lab im letzten Jahr Oktober. Ja, die Taverne war ja da noch relativ harmlos. Sie waren sehr, sehr cool dekoriert, das natürlich schon, aber wir haben da jetzt relativ wenig. Ist zwar richtig, aber die ganze Atmosphäre natürlich, wie es aufgezogen wurde, war schon sehr, ja, sehr, sehr, ja, schön. Ja, das auf jeden Fall super genial, also da. Hat mir das stimmt, gesehen. Aber dazu hören wir jetzt schon. Episode wird vermutlich 14 werden. Boah, 20, man weiß. 14 wird es spätestens, dann kann nur sein, dass wir sie vorziehen, aber das werdet ihr als erstes bemerken. Berühmte Tavernen, also mir fällt sonst keiner ein. Mos Eisley Cantina haben wir uns. Ach so, das, ja natürlich, oh Gott, ja, richtig. Das ist, finde ich, ein sehr schönes Beispiel. Ich meine, es gibt auch genug Star Wars Rollenspiele, aber das ist eigentlich auch sehr schön, wie man eine Taverne sozusagen im Mittelpunkt eines kleinen Abenteuers oder am Anfang eines Abenteuers stellen kann. Ja. Ja, wieder der Bezug auf der Klassiker, dort fangen die Abenteuer an. Genau, also. Ob nun Science Fiction oder Fantasy, spielt keine Rolle. Ja, richtig. Da, wo Menschen oder Aliens zusammenkommen, Menschen geht's los. Oder auch Hawks. Das sind auch nur Menschen. Das ist nicht mein Zufall. Das wollte ich da auch nicht anhängen. Ja, soweit also zum Thema Tavernen. Ich fasse zusammen. Wir halten es da bitte nur auf, wenn es spielrelevant ist. Ist deine Meinung. Ich habe mich immer gerne in Tavernen. Also. Das kann ich so bestätigen. Was haben wir denn sonst so getrieben? Wir haben auch einen Film geguckt, nämlich City of Ember. Ja. Und quasi eine besondere Empfehlung von Olaf. Können wir auch nochmal die Rezi verlinken. Mhm. Eine sehr gute Empfehlung. Ja, reingeht. Also von sehr gut. World Media, ein Budget von immerhin 55 Millionen. Mhm. Genre ist natürlich quasi Endzeit oder auch Post-Endzeit, also Post-Apokalypse, aber doch stark, also sehr eine sehr eigene Umsetzung, also eine sehr eigenständige Umsetzung. Und eine Prise, sag ich mal, Steampunk oder Low-Tech steckt da auch drin. Hat ja auch diese Glühlampen-Atmosphäre, also keine Gaslight, das nicht, aber dadurch, dass überall, also die Menschen, ja, fassen wir erstmal die Handlung kurz zusammen. Geht. Die Menschen haben sich nach einem Unglück, was nicht näher definiert ist, unter die Erde zurückgezogen. Und dort wurde eine Stadt gebaut und man hat beschlossen, den Menschen, die da runterziehen, glaube ich, auch gar nicht so genau zu sagen, was da nun abgeht. Jedenfalls, dieses Wissen wurde auf jeden Fall über die Zeit so oder so verloren. Es gab so eine Art Rückkehrplan, der in einer Zeitkapsel verschlossen war. Genau, und nach 200 Jahren sollte die eigentlich aufgehen. Genau. Leider war sie zu dem Zeitpunkt aber verschollen. Ja, und unter der Erde gibt es einen riesigen Generator. Und der speist quasi einen Himmel, der von mit Tausenden von Glühbirnen beleuchtet ist. Das ist natürlich eine ganz eigene Atmosphäre. Jeder Mensch, also der Film beginnt damit, dass sozusagen die jungen Menschen in ihre Ausbildung gewiesen werden und das wird sozusagen zufällig ausgelost, wer jetzt was macht. Genau. Aber ich dann frage, wie die das schaffen, wenn da Talente irgendwann, naja, aber das... Ja, hat mich so ein bisschen an mit Chemie erinnert. Da ist das der Anfang ja auch so ein bisschen so ähnlich, dass ja im ersten Band quasi den Lehrlingen zugewiesen wird, was sie für eine Aufgabe bekommen. Mich selber hat das sehr an das Rollenspiel Fallout 3, also das Computerrollenspiel ja, Fallout 3 erinnert. Und da gibt es entsprechend auch dann eine, ja, eine, also eine ähnliche Szene wie in dem Film, nur dass es dann da per Zufall ausgelost wird, wie man sich als Jugendlicher ab einem bestimmten Alter nützlich machen kann, sondern da muss man einen quasi Multiple-Choice-Test oder ausfüllen und das Ergebnis entsprechend wird dann analysiert und das wird man dann zukünftig da in dem Vault, heißt es ja dann auch, also Fallout 3 spielt ja auch entsprechend in einer postapokalyptischen Welt in Buchenkant unter der Erde, wie man entsprechend dann der Gesellschaft nützlich sein kann. Ja. Also ganz ähnlich. Wichtig ist noch zu sagen, dass es sozusagen seit kürzesten regelmäßig Stromausfälle, Generatorausfälle gibt, die auch immer länger werden, wovon immer mehr Leute sozusagen auch mitbekommen. Genau. Die Nahrung wird knapp. Und die Nahrung wird langsam knapp. Also Ananasdosen hat man schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Und so an weiteren Kleinigkeiten wird das deutlich. Oder auch ein Rohr, was die Rohre, die geflickt werden müssen, gibt es nicht mehr neu, dass man Ersatzrohr da sozusagen einspeist. Man flickt den Flicken sozusagen. Man flickt den Flicken, genau. Ja, man verfolgt im Prinzip zwei junge Charaktere. Ein Mädchen, das zur Post. Botin, genau. Also die läuft quasi von, nimmt Botschaften an für 20 Taler und bringt die dann demjenigen, dem sie bringen soll. Mündlich wohlgemerkt. Mündlich, genau. Und der männliche Charakter kommt zu den Pipeworkers, zu den Rohrwerkern, zu den Rohrarbeitern, der dann sozusagen in die Schächte um die Stadt herum die Rohre flicken darf. Und deren Schicksal verfolgt man sozusagen, die halt auch beide sozusagen nach und nach von diesen Ereignissen mitbekommen und dem Ganzen mit ihrer natürlichen kindlichen Neugier, sag ich mal, auf die Spur gehen. Genau, richtig. Ja, und da spielen auch illustre Darsteller mit. Also Bill Murray macht mit, genau. Tim Robbins spielt mit. Richtig, genau. Der Schuss, der mir vorhin noch gefehlt hat, war der Schuss Fantastik. Oder Fantastik ist es ja sowieso, aber auch so ein bisschen halt sag ich mal Fantasy, dass du halt riesengroße Motten sieht man am Anfang. Genau, also da lässt sich schon so ein bisschen erahnen, was da vielleicht passiert sein mag. Also man mutierte Riesenmotten oder beispielsweise so ein Maulwurf gab es ja da mit Tentakeln vorne dran. Lässt natürlich dann schon irgendwo auf radioaktive zum Beispiel Strahlung muten oder vermuten irgendwie, was da. Ja. Also summa summarum, ein überraschend guter Film. Sehr eigenständig. Sehr eigenständig, genau. Der man sollte sich nicht davon abschrecken lassen, dass da drauf steht, von den Machern von Chroniken von Narnia. Naja, nein. Ach Quatsch, die sind ja auch nicht schlecht. So ist das ja nicht. Also es ist ein schöner Fantastikfilm. Durchaus sehenswert. Kommt jetzt ja gerade im Fernsehen. Ja, er ist nicht brutal. Also man auch DVD dürfte er nicht so sein. Ja. Genau. Kindertauglich. Kann man sich schon Nachmittag mitmachen. Das stimmt. Oder Abend. Warum Bier bald trinken möchte. Oh ja. So. Auch im Lesezirkel ging es weiter. Nämlich mit Walter Mörs. Die Stadt der träumenden Bücher. Mhm. Möchtest du mit deinem Eindruck des Buches loslegen? Ja, ich muss allerdings ein bisschen vorgreifen. Ich habe ja auch schon... Also das Buch ist ja von Walter Mörs. Und Walter Mörs ist ja nun bekannt... Nicht nur für das kleine Arschloch, sondern auch für Captain Blaubär. Und Ich habe da auch den Roman Die 13,5 aus dem Kinderfernsehen. Unter anderem. Damit hat es aber wenig zu tun, obwohl es tatsächlich derselbe Captain Blaubeer ist. Es ist derselbe Captain Blaubeer. Aber schon sehr verändert oder sehr auf Kind gerichtet. Ja, also die Bücher gehen schon einen Schritt weiter, während, klar, im Fernsehen ist es schon natürlich sehr kindgerecht aufgearbeitet. Aber nicht minder fantasievoll. Also die 13,5 Leben des Captain Blaubeer, damit ist Walter Mörs ja dann entsprechend auch dahingehend auch in der Bücherwelt bekannt geworden, mehr oder weniger. Ja. Ich muss gestehen, ich habe noch keins vorher von ihm gelesen, war daher durchaus beeindruckt. Die 13,5 Leben habe ich mir mittlerweile als Buch, als auch versehentlich auch als Hörbuch besorgt. Versehentlich. Kann mal passieren. Ja, nee, ich hatte irgendwie, das eine hatte ich schon, war mir auch nicht mehr ganz sicher, und dann habe ich mir das andere, also ich habe mir beides ertauscht natürlich. Okay. Ich bin ein alter Tauschticket. Du bist ein Tauschticket, Jura, ja. Ja, also 13,5 Leben des Captain Blaubeer fand ich gut. Ja. Hat mich jetzt, also wie gesagt, sehr, sehr fantasiereich. Hat mich jetzt aber nicht so aus den Socken gehauen wie nun tausend andere Leser. Die Stadt der träumenden Bücher hingegen fand ich dahingehend besser erzählt, weil das einfach ein bisschen lebhafter erzählt ist und vom Inhalt her wirklich sehr schön bildhaft erzählt. Also mir hat es sehr, sehr, sehr, sehr gut gefallen. Die Welt, auf der spielt, ist ja quasi dieselbe. Das ist dieselbe. Ja, genau. Das ist dieselbe. Ist ja nur jetzt entsprechend andere Charaktere dann letzten Endes. Und es geht halt da um einen Lindwurm namens, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, ob ich den Namen selber noch zusammenkriege. Von Mythenmetz ist der Nachname. Wie ist jetzt der Vorname? Hildegunst. Hildegunst von Mythenmetz. Ganz genau. Ein Lindwurm von der Lindwurmfeste. Genau. Und sollte auch noch sagen, dass er quasi... im Prinzip schreibt Hildegunst von Mythenmetz das Buch. Das stimmt. Das ist also eine ähnliche Erzählung. Ja. Gut, ich glaube, würde jetzt zu weit gehen, wenn wir da jetzt von einem Detail ins nächste kommen. Man kann schon sagen, dass es halt so quasi so in Tagebuchform oder Berichtsform von ihm geschrieben ist. Ist genau. Ja dann auch sein erstes Buch sozusagen. Richtig. Also um es ganz kurz zusammenzufassen, geht es halt um diesen Hildegunst von Mythenmetz von der Lindwurmfeste. Die Lindwurmfeste ist bekannt dafür... in der Welt, in der das Buch hier spielt, hervorragende Dichter hervorzubringen. Mhm. Literaten. Literaten, genau. Und der Dichtpate von Hildegunst von Mythenmetz stirbt. Und ihm fällt von seinem Dichtpaten ein Manuskript in die Hände, das, wenn man es liest, möchte man im Prinzip nichts mehr anderes lesen, weil das so perfekt ist. Und der Hildegunst von Mythenmetz macht sich auf den Weg nach Buchheim, die Hauptstadt der Bücher, der träumenden Bücher, um diesen Autor ausfindig zu machen von diesem Manuskript. Konnte geklärt werden, ob das Manuskript von Jack Vance ist, oder? Sofern Jack Vance... Das ist nur meine persönliche These vielleicht. Ja, also es passiert sehr viel in diesem Buch. Praktisch auch alle 10, 15 Seiten trifft man auf neue Charaktere. Sehr, sehr lebendig geschildert. Definitiv. Sehr, sehr bildhaft auch. Das hat mich am stärksten beeindruckt, dass er diese sehr starke, bildhafte, fantasieanregende Sprache hat, ohne auf Klischees zu greifen. Das findet man eigentlich kaum, dass das sozusagen auf schon bekannte Edo-Fantasy oder sonst welche Klischees zurückgegriffen wird. Also er fabuliert einfach vor sich hin. Und das muss man an Walter Mörs wirklich bewundern. Diese Kreativität, das muss man ihm echt lassen. Das ist das, was auch wirklich Spaß macht am Buch. Definitiv. Genau, es gibt auch viele eigene, ich meine, es sind jedenfalls eigene Zeichnungen, die sozusagen das genau, im Captain Blaubeer-Stil, also wer die 13,5 Leben des Captain Blaubeer gelesen hat, wird sich da auch gleich zurechtfinden. Es gibt ja auch viele Anspielungen auf Kreaturen und Lebewesen, die auch schon bei 13,5 Leben des Captain Blaubeer ja auch schon eine Rolle gespielt haben. Genau, es wird ja manchmal auch verwiesen im Untertext, dass das so da schon zu lesen war und so weiter. Es gibt ja auch mehrere Bücher, die da jetzt ja spielen. Also es sind jetzt nicht nur zwei, die es gibt. Von Walter Mörs gibt ja auch Rumo. Das ist ja auch der Anfang einer Trilogie. Mhm. Der nächste Teil ist ja dann das Labyrinth der träumenden Bücher. Genau. Kam bei vielen wohl nicht so gut an, weil man ihm anmerkt, dass er ein Übergangsteil zum dritten Teil ist. Mhm. Ja, das ist so, wie das halt so beim zweiten Teil meistens ist. Das ist oft so, das stimmt, ja. Ich finde auch sehr lustig, dass auch zum Beispiel mit der Schriftgröße gespielt wird und so, also das ganze Buch spricht einen auch eben auf layoutmäßiger Weise an. Also auch die Kapitel, das sind sehr kurze Kapitel und dann gibt es noch so kleine Zeichen als Kapitel-Opener. Ich weiß nicht, ob die eine tiefere Bedeutung haben. Genau. Das ist, denke ich, Buchemistensprache. Und das Lustige ist ja, ich sage mal gerade bei den Kreaturen, die er dann beschreibt, also so fabulös oder auch im Prinzip ekelhaft er sie beschreibt. Es gibt dann vielleicht eine Seite später auch dann eine von ihm angefertigte Zeichnung dazu, ja, die es wieder dann doch irgendwo auf eine Art und Weise dann wieder verniedlicht. Das ist schon wirklich seine eigene Art so ein bisschen. Also ja, das ist wirklich. Auf jeden Fall. Also das Buch kann man durchaus empfehlen. Das kostet hier laut Backcover 13 Euro neu. Sicherlich auch gut gebraucht zu erhalten. Ja, ich habe es ja auch gebraucht gekauft. Genau, also gibt schon Angebote dann für 1, 2 Euro. Definitiv. Also kann man schon mal zuschlagen. 2 Euro ist jetzt plus Porto wahrscheinlich. Plus Porto natürlich, ja. Jetzt noch eine Anekdote zum Porto bei Amazon. Das ist immer mindestens 3 Euro, wenn ich von Drittanbietern kaufe und damit teurer als zu manch anderer Quelle. Aber das nur am Rande. Ja, also mir hat es zumindest so weit gefallen, dass ich gerne auch bereit bin, noch die weiteren Bücher von Walter Mösmirns zuzulegen. Ja, also ich werde mal die 13 halbe Leben des Captain Blaubeer ausprobieren. Bin mal gespannt, in welcher Form. Gibt's ja noch mehr Lesestoff, von daher vielleicht auch als Hörbuch. Das ist allerdings auch 18 CDs lang. Von daher mal abwarten. Ja, mal sehen. Ich berichte vielleicht. Ja, wir haben uns auch, also ich habe mir eine Stelle rausgesucht, nämlich wo Hildegard von Mythenmetz einen der Antiquare, meine ich, des Ortes besucht, der ihm quasi empfohlen wurde, wo er mehr über dieses Manuskript empfehlen kann. Genau. Das ist einer der Buchenheim ist im Prinzip ja von Touristen überflutet. Es gibt quasi Buchmärkte, wo günstige Bücher angeboten werden für die Touristen, die da in Massen weggekauft werden. Und diese Ecke ist hingegen eine ganz alte in Buchenheim, wo sich Touristen nur selten verlaufen. Aber das wird auch in dem Kapitel beschrieben. Das Buchstabenlaboratorium des Fistomefel Smike. 77, 78. Zum Glück bin ich mit den antiquierten Ziffern der buchemistischen Zahlenmystik vertraut. Sonst hätte ich die Hausnummer nicht lesen können. Die Schwarzmannsgasse war die älteste Straße von Buchenheim. Hier waren die Häuser so alt und baufällig, dass sie halb im Erdboden versanken. Und ihre Dächer saßen wie verrutschte Alchemistenhüte schief auf den Ruinen. Disteln wuchsen aus den Gemäuern und dicke Grasteppiche, in denen Vögel nisteten, breiteten sich auf den Schindeln aus. Die Dachfürste der einander gegenüberliegenden Gebäude berührten sich fast. So sehr hatten sich die baufälligen Häuser nach vorne geneigt. Ja, die Kreisenruinen schienen immer enger aneinander zu rücken, um mich, den ungebetenen Gast, zu begutachten. Obwohl es Mittag war und die Sonne schien, bewegte ich mich in den engen Gassen fast nur im Schatten. Mich beschlich die Vorstellung, dass sie alle gemeinsam ein einziges zusammengehöriges Gebäude bildeten, in das ich mich eingeschlichen hatte wie ein Dieb. Bis auf das Summen der Insekten und das Geschrei der Katzen vernahm man keinen Laut. Das Kopfsteinpflaster war an zahlreichen Stellen vom Unkraut aufgesprengt und gelegentlich sah ich magere Ratten über die Straße hufen. Wohnte hier überhaupt noch jemand? Kein Wunder, dass sich hier kein normaler Besucher verlief. Mir war, als sei ich durch ein unsichtbares Tor in eine andere Zeit spaziert. Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende zurück in eine vergessene Epoche, die vom Zerfall regiert wurde. 127, 128. Mich fröstelte und ich musste an ein Kapitel aus Regensteins Buch denken, dem er von dieser Gegend und ihrer düsteren Geschichte sprach und von der Legende vom schwarzen Mann von Buchenheim. Hier hatten vor hunderten von Jahren die Buchemisten gewohnt und die Geschicke der Stadt maßgeblich bestimmt. Der Buchemismus war eine Buchenheimer Spielart der Alchemie. Die Buchemisten waren teils Wissenschaftler, teils Ärzte, teils Scharlatane und teils Antiquare gewesen, die eine Zunft gegründet hatten. Buchdruckerkunst, Antiquarismus, Chemie, Biologie, Physik und Literatur ging mit Beschwörungsmagie, Wahrsagerei, Sterndeutung und anderem Hokuspokus eine unheilvolle Verbindung ein. Was dabei herauskam, hatte das Zeug, ganze Bibliotheken von Schauerliteratur zu füllen. 204, 205. In diesen alten Häusern hatte man die bizarren Versuche unternommen, Druckerschwärze in Blut zu verwandeln und Blut in Druckerschwärze. Aus welchen hirnverbrannten Motiven auch immer. Es müssen sich unbeschreibliche Szenen zugetragen haben, wenn sich die Buchimisten in Vollmondnächten in den Gassen versammelten, ihre im Buch der 12.000 Regeln festgehaltenen Rituale feierten und dabei ihre grauenhaften Experimente an Tieren und anderen Daseinsformen vollzogen. Dies war in der Epoche geschehen, nachdem die Buchenheimer durch Naturkatastrophen und Seuchen aus den Labyrinthen vertrieben worden waren, in der Zeit, in der die Zivilisation gerade erst zu knospen begann. Eine wirre Übergangsphase zwischen Barbarei und Gesetz, zwischen magischen Kulten und echter Kultur. In einer der von der Schwarzmannsgasse abgehenden Straßen, der Leidensgasse, war das erste Leidener Männlein entstanden. Hier hatte man fliegende Katzen gezüchtet und angeblich sogar lebende Bücher. In dem Größenwahn, dass man alles, was sich auf dem Papier zusammenfantasieren lässt, auch in Wirklichkeit erschaffen kann, machten die Buchimisten ihre schrecklichen Experimente. Lange Zeit hatte es in dieser Gegend von Kreaturen, die jeder Beschreibung spotteten, nur so gewimmelt. 248, 249. Eines Tages, so berichtete Regenschein, hatten die Buchimisten einen Riesen erschaffen wollen. Eine gigantische Kreatur aus Papier, die Buchenheim vor allen Feinden beschützen sollte. Bücher wurden zerkocht, Druckerschwärze mit Kräutern vermischt, Rituale gefeiert und schließlich hatte man einen Kerl aus zerstoßenem Papier, zerstoßenen Tieren und zerstoßenem Dulsgarder Friedhofstorf geformt, der dreimal so groß wie ein Haus war. Sie tränkten ihn mit Druckerschwärze, damit er noch furchterregender würde und sie nannten ihn den Schwarzen Mann. Dann entleibten sich 10 Buchimisten und opferten ihr Blut, um ihn auch damit zu tränken. Schön beschrieben. So, ja, ich denke, du hast ja auch was rausgesucht. Ganz genau. Und zwar ist das der Besuch von Hildegunst von Mythenmetz bei den Buchlingen. Angeblich ganz geheimnisvoll, ganz böse Kreaturen, die unterhalb Buchheims leben, aber die sich dann vielleicht doch nicht als ganz so brutale Puppen. Das werden wir aber gleich erfahren. Jawohl. Was ist geschehen? Fragte ich. Ich fühlte mich schläfrig und war etwas unsicher auf den Beinen. Wo sind wir? Das war eine Kostprobe unserer Befähigung zur Teleportation, sagte Golgo. Teleportation, kicherte Gofid. Genau. Von den Sternen kommen wir, zu den Sternen gehen wir. Das Leben ist nur eine Reise in die Fremde, zitierte Lancelot. Ihr könnt euch und mich durch Gedankenkraft von einem Ort zum anderen bewegen? So könnte man es formulieren, ohne zu lügen, antwortete Golgo grinsend, worauf die beiden anderen wieder blöde kicherten. Komm mit, wir betreten jetzt das Reich der schrecklichen Buchlinge. Golgo, Gofid und Lancelot schritten voran durch das riesige Portal, welches links und rechts von 2 monströsen steinernen Skulpturen flankiert war. Sie stellten Buchlinge dar, allerdings in stark übertriebenen Ausmaßen, furchterregend und abschreckend, mit gefährlich aufgerissenen Mäulern, riesigen Zyklopenaugen und hoch erhobenen, scharfen Krallen. Ein Anblick, der eigentlich dazu angetan war, einen auf dem Absatz umkehren und das Weite suchen zu lassen. Das reicht schon, um unerwünschte Besucher fernzuhalten, erläuterte Golgo, falls überhaupt jemand den Weg hierher findet. Bisher hat jedenfalls noch keiner unser Reich betreten, der kein Buchling war. Bis auf eine Ausnahme. Und du bist die zweite. Ich war noch zu sehr damit beschäftigt, die Sache mit der Teleportation zu verarbeiten. Und außerdem fühlte ich mich, als sei ich gerade aus einem tiefen Schlaf gerissen worden. Daher machten weder diese Bemerkung noch der Anblick der Skulpturen besonderen Eindruck auf mich. Schweigend wankte ich den dreien hinterher. So ist das also. Ja, und nicht anders. Interessant. Ja, kommen wir noch zum letzten Thema für heute. Nämlich dem Drachenlanzer-Spiel. Ja. Ja, wie ist dein Eindruck? Ein bisschen zwiegespalten. Meiner übrigens auch. Was mir einfach nicht gefällt, ist die Art und Weise, wie David Holey, der Produzent und Autor, der ja auch schon die letzten Helden geschrieben und produziert hat. Ja. Das ist alles sehr, sehr episch, alles sehr groß aufgezogen, aber leider auch völlig überladen. Meine These bei Hörspielen ist ja immer, zum Beispiel, warum Drist so gut als Hörspiel klappt, dass das Buch eigentlich sehr einfach ist. Auch Drachenlanze sind jetzt nicht unbedingt komplizierte Bücher, aber wenn man das, kommt es halt darauf an, wie möchte ich es umsetzen. Möchte ich das auch wirklich einfach oder noch vereinfachender als Hörspiel umsetzen oder möchte ich die ganze Tragweite da ergreifen? Ja. Und eher Letzteres ist bei David Holey der Fall, glaube ich. Ist definitiv richtig. Also man muss auch mal den Mut haben, beispielsweise Nebenstellen, die eigentlich mit dem Fortgang der Geschichte vielleicht gar nichts zu tun haben, auch mal rauszulassen. Also ich kann mich auch noch erinnern, wie David Holey in der Ankündigung der letzten Helden ja entsprechend damit, ja, man kann schon fast sagen, geprahlt hat, wie viel Sprecher denn überhaupt da mitwirken. Es waren, glaube ich, insgesamt knapp 200. Ja. Das ist Mist, weil man die nie wiedererkennt, wenn die irgendwann mal sprechen und dann. Ja, der Punkt ist einfach, es sind da vielleicht auch Charaktere dabei, die nur zwei Sätze sprechen, ja, und richtig. Das war's. Und die tragen weder zum Fortlauf der Geschichte bei, noch überhaupt irgendwas zur Geschichte bei. Gute Einzelhörspielfolgen haben oft nur 5, 6, 7 Stimmen. Was ja auch vollkommen reicht. Das ist absolut legitim. Und was bringt es einem, wenn ein, was weiß ich, Lutz Riedel, der damals ja nun den Jan Tenner gesprochen hat, irgendwo zwei Sätze ablässt und dann nie wieder gehört wird in diesem Hörspiel. Also da muss man auch schon mal den Arsch in der Hose haben, solche Rollen erst gar nicht zu besetzen oder gar nicht erst zu schreiben. Weil sie ja, oder halt, ich hätte fast sagen, sprichst du da auch mit? Nee, aber du sprichst bei Letzte Helden. Ich spreche in der 6. Folge mit. Bei Drachenlanze? Nein, von Die Letzten Helden. Letzte Helden, ne? Waren wir noch so, ja. Nee, genau. Da kann man auch, denke ich, da braucht man keinen Nutzriegel für. Sagen wir es mal so, der klappt natürlich. Aber ja, ich würde die Rollen generell. Ich brauche auch keinen Christoph Memmert dafür. Also es kommt ja darauf an, ob was die Rolle letzten Endes ja tatsächlich dazu beiträgt zu diesem Hörspiel. Und wenn sie einfach mal nichts dazu beiträgt, dann kann man sie auch weglassen. Genau, ich meine, klar muss es in Hörspielen auch kleine Nebenrollen geben, so was weiß ich. Ich erinnere mich jetzt da an ein Raumschiff. Commander, der da auch nur zwei Anweisungen spricht. Das sind ja so Rollen, die tauchen einfach mal auf. Klar, die besetzt man mit, aber bei Drachenlanze ist halt schon sehr markant, dass da wirklich auch kleinere Nebenplots, die im Buch auftauchen, mitgenommen werden, statt dass man richtig sagt, das streichen wir jetzt einfach mal weg. Ganz genau. Ich fand die erste Folge, die ist ja knapp, mal gucken wir hinten drauf, 150 Minuten lang, also sind zwei CDs. Das ist schon eine ganze Ecke. Ja. Ich meine, es gibt ja nicht umsonst auch gekürzte Hörbücher. Also man muss schon wissen, wo man ansetzen kann, um halt nun gewisse Plots, die nun entweder langgezogen sind oder ich sag mal ganz ehrlich, würde ich das Drachenlanze Buch nicht kennen, wäre ich, glaube ich, auch mit dem Hörspiel bei weitem nicht so gut klargekommen. Ja, eben. Weil du hast ja allein, wie viele Hauptcharaktere sind das? 8, meine ich. Silbermond, bla bla bla, Flusswind. Also es gibt schon mehr als genug. Genau. Ja, und dann gibt es natürlich noch zahlreiche Nebencharaktere. Da muss er erstmal hinterherkommen. Das ist schon, also ich habe oft, glaube ich, Flusswind mit Karamon und umgekehrt verwechselt. Und also bis man das erstmal so drauf hat, gefühlsmäßig, muss man schon 2-3 Mal hören. Ja, und das ist, glaube ich, auch das Problem in dem Fall. Das ist im Prinzip ja ein Hörspiel von Fans für Fans. Letzten Endes. Also es schließt keine neuen Märkte. Weil ich glaube, wer Drachenlanze nicht kennt, wie du schon sagst, und das dann hier hört, der wird nach einer halben Stunde ausschalten, weil er völlig überfordert ist mit dem, was da passiert. Ja, ich habe mal ein Fantasy-Hörspiel aus Kindheitstagen, wo wirklich absoluter Morks drauf war, weil da im Dutzend quasi Begriffe eingeführt wurde, die man nicht kannte und die ich auch heute noch nicht kenne, sage ich mal vorsichtig, wo man sich denkt, haben die ein Rad ab? Also totaler Kauderwelsch, sage ich mal vorsichtig. So wie es vielleicht manch einem Nicht-Fantasy-Freund geht, wenn er Drist reinlegt oder so. Aber das war wirklich... Und das Gefühl hatte ich erstmals wieder, als ich Drachenlanze gehört habe. Das ist schon ein bisschen enttäuschend. Und was noch sehr augenfällig ist, ist halt die Musik von Erdenstern. Die finde ich sehr prägnant. Also sehr, sehr, sehr vordergründig. Genau, sie ist sehr vordergründig, sehr dominant. Und das macht sie ungewöhnlich für Hörspiele. Es ist tolle Musik, aber es macht das Hörgefühl auch anders, sage ich mal. Es ist nicht unbedingt schlecht, das will ich damit gar nicht sagen, aber es ist halt sehr im Vordergrund. Ne? Das ist wirklich ein Unterbrechen der Szenen und nicht ein Überleiten, sage ich mal so. Wie man es kennt aus den alten Hörspielen, wo das ja genau als Übergangsmusik, weil sie dudelt ja fast permanent im Hintergrund mit. Ja. Und das ist schon, also ich habe es als sehr anstrengend empfunden. Ja, immer so schön, die ernste Musik ja, auch ist, so, aber es so, war schon so. Viel zu überladen einfach. Das genau, war so. Zu viel. Das ist, gut. Es ist zu episch. Das ist zu episch. Too epic. Epic fail. Ja. Ja, und das ist halt das Problem, dass jetzt gerade hier David Holey halt sehr viel Wert legt auf Quantität. Muss ich leider so sagen. Also die Aufmachung zum Beispiel, wenn ich das so sehe, Verpackung und sowas, ist ja alles wirklich erstklassig. Ne? Wenn man das hier so sieht, ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Also schon Eyecatcher, allein die Verpackung, wenn man es anguckt, der gibt ja mit Booklet und alles. Da wird sich schon sehr, sehr viel Mühe gegeben. Ja, die erste CD quasi eine Doppel-CD, das Hörspiel, dazu noch eine Erdenstern-Sonder-CD, genau. Bibliothek der fantastischen Musik, wo wir 13 Stücke von den verschiedenen Alben drauf haben. Ich meine, wer Rollenspieler ist, hat die vielleicht schon alle, aber ja, als Goodie kann man es dann mal mitnehmen. Auf jeden Fall. Und ich glaube, du hast auch noch nicht so viele. Du kannst es gebrauchen. Into the Blue habe ich von der Ernststern. So, das weiß nicht. Aber sicherlich kann man sich da noch was raus. Also sagt von der Aufmachung her, von der Produktion her, als solche, ja schon sehr schön. Ich meine, kostet 18 Euro. Sind aber auch Doppel-CDs. Also der Preis ist relativ, sagen wir mal, marktüblich. Klar, wenn ich jetzt 3 Fragezeichen kaufe oder Point Widmer, die Kinder-CDs sind dann noch im unteren Preissegment, so bei 7 Euro. Normale Erwachsenenhörspiele sind aber bei 10 Euro, insofern 2 CDs für 18 Euro. Man kriegt sie auch im Angebot für günstiger. Ist akzeptabel, sagen wir es mal so. Ja. Ist kein Sonderangebot, aber ist ein marktüblicher Preis. Und bei der Aufmachung denke ich auch gerechtfertigt. Also da gibt es auch Einzel-CDs für 10 Euro im Hörspielbereich, die deutlich weniger und deutlich schlechtere Aufmachung bieten. Ja, aber das ist nun mal leider nicht alles. Auf den Inhalt kommt es halt nun mal auch mit drauf an. Ja, also die Geschichte ist schon gut umgesetzt, weil es ja im Prinzip das Buch sehr genau abbildet. Ja, aber genau das ist eben meiner Meinung nach auch der Fehler. Man sollte schon wissen, dass Hörbuch oder Hörspiel noch viel mehr als Hörbuch, ein anderes Medium als ein Buch sind. Und das wird einfach nicht berücksichtigt. Also wenn David Holey eines Tages mal das Lied von Eis und Feuer vertonen sollte, da kann er sich austoben. Was Charaktere und Sprecher. Also, manche Stimmen fand ich übrigens extrem unpassend, gerade am Anfang. Und vor allen Dingen die Goblins, was ist denn... Die Quatsch, die Goblins. Doch, Goblins sind das so anderen. Gleich zu Anfang. Also ich habe es ehrlich gesagt auch nicht wirklich manche auseinanderhalten können. Ja. Genau, manche Stimmen total, also jetzt nicht die Goblins, aber total verzerrt, fremdartig. Ja, und die Goblins, die könnten auch... Vielleicht ganz normal. Ja, also seltsam. Die Drachlinge später, wie heißen die? X-Men? Ja, die X-Menschen, ja. Die Drakonen. Drakonen, ja, genau. Peinlich, aber genau, also die zum Beispiel fand ich auch so ein bisschen... Also den hätte man ja... Ja gut, die sind die... Sie sind ja auch getarnt unter den Menschen, mehr oder minder. Jedenfalls zu Anfang. Insofern, gut, haben Menschen ähnliche Stimmen. Aber da hätte man natürlich auch tiefer, gutturalere Stimmen oder so irgendwas machen können. Ja, das ist richtig. Naja, gut. Ich bin auf den zweiten Teil gespannt. Du hast, glaube ich, schon reingehört. Ich habe schon reingehört, ja. Aber es ist kein großer Unterschied. Das kann ich schon mal vorab so verraten. Okay. Ja, genau. Was noch sehr positiv zu erwähnen ist, was mich wirklich positiv überrascht hat, ist der Trailer, beziehungsweise das, was kostenlos als Hörprobe bereitgestellt wurde. Das ist nämlich irgendwie fast 60 Minuten lang. Quasi die erste CD gibt's. Ja, stimmt. Gibt's oder gab's? Ich vermute, gibt's noch kostenlos, werden wir dann bestimmt auch verlinken. Ja. Da kann man sich wirklich ein Bild machen und nachvollziehen, was wir hier meinen. War bei den letzten Helden ja auch so. Da hat ja David Holey bzw. der Holey Soft Verlag hat ja dann auch im Prinzip die erste Folge kostenlos verschenkt. Ja. Und alle weiteren Folgen musst du dich ja logischerweise dann... Klar, muss auch Leute ziehen. Also, ja, wo du gesagt hast, nur für das Hörspielpublikum. Natürlich kann ähnlich wie bei Drist sein, dass ich glaube, die Werbung im Rollenspielbereich ist noch nicht so stark. Aber ich kann mir vorstellen, dass viele Rollenspieler natürlich auch in diese Richtung tendieren. Drist, ich meine, man muss sich mal, wenn man die, wenn man den Lauschverlag näher verfolgt hat, ist ja eben Drist die Serie gewesen, die sich da, die quasi das Essen auf den Tisch gebracht hat, sage ich mal. Ja. Also die hohen Verkaufszahlen hatte und die anderen Serien teilweise mitfinanziert hat. Das kann ich mir bei Drachenlanze natürlich ähnlich vorstellen, dass sie also im Rollenspielbereich und auch in anderen Bereichen durchaus beliebt ist, weil Drachenlanze natürlich ist mindestens so beliebt, ja, wie Drist oder ähnlich beliebt. Ja, aber auch da kommt es ja wiederum auf die Art der Produktionen ja, klar, drauf an. Also Drist war ja schon einigermaßen gestrafft. Ja, natürlich. Was jetzt halt die Drachenlanze hier nicht ist. Wenn du es dir aber das erste Mal kaufst, kennst du es ja noch nicht. Eben. Ja. Aber das ist halt der Unterschied, ob ich mir jetzt 500 Charaktere kaufe, anhöre oder ob ich mir 200 Charaktere anhöre. Und der Unterschied ist natürlich auch der Einstiegspreis. Das eine 10 oder 7, wenn es im Angebot war, und das andere ja doch deutlich teurer. Leider aber ist mein persönlicher Favorit Punktown ja völlig untergegangen. Von der Lausch. Ja, das stimmt. An der Stelle erwähnt. Holy Soft macht ja auch DSA Roman Roman Hörspiele und Bücher, wenn ich das jetzt richtig. Ne, oder waren es nur Hörspiele? Auf jeden Fall. Wissen wir jetzt nicht. Ja, und vor allen Dingen aber jetzt nicht irgendwie 3 Stück, sondern haben gleich für ein Jahr irgendwie 12 Titel oder 14 Titel angekündigt. Echt der Hammer. Und deswegen wurde doch Die letzten Helden verschoben. Was auch wieder die Fans auf die Barrikaden gebracht hat von Die letzten Helden. Ja, richtig. Also, weil man hat ja erst gemunkelt, dass es da irgendwie verkaufstechnische Probleme gab, aber Die letzten Helden ist ja ziemlich gut gelaufen. Ja. Und in der Tat fieberten ja wirklich da nur viele Fans ja auch dem weiteren Verlauf entgegen, der, wie du schon sagst, tatsächlich zugunsten von DSA unterbrochen wurde. Das war natürlich ein eiskalter Schnitt, der nur auf wenig Gegenliebe gestoßen ist. Ja, okay. Ich kann ja auch die Fans durchaus verstehen. Also hätte ich auch eher vielleicht gedrosselt, aber ich hätte auch ganz ehrlich gesagt, selbst wenn ich bei DSA 14 Titel machen will in einem Jahr oder lass es 12 sein, hätte ich trotzdem erstmal 6 angekündigt. Einfach ein bisschen defensiv, vielleicht auch 20 Titel vor, vielleicht war das ja defensiv, aber ich glaube, ich hätte nicht so auf die Kacke gehauen, sagen wir es mal so. Ja, aber das ist halt, ne? Quantität, da sind wir wieder beim Thema. Das ist halt nicht. Ich bin mal gespannt, wie die Umsetzung ist. Ich höre gerade die ganzen DSA-Hörbücher von, jedenfalls die alten Hörbücher, warum man sie noch kriegt, sind nicht schlecht. Gefallen mir gut. Aber das können wir auch wann anders mal ins Detail gehen. Ja, gut, dann hoffen wir, dass euch die Episode gefallen hat. Den quasi Zaungästen, den CD-Gästen sozusagen. Vielleicht habt ihr ja Bock, mal was im Internet runterzuladen. Das gibt es natürlich auf greifenklaue.wordpress.com. Da auf den Reiter Podcast klicken, da kann man alle unsere Episoden runterladen. Man kann auch auf dem Blog bleiben, da gibt es auch genug Artikel. Ach du meine Güte, mehr als genug. Ja. Manche sogar von Christoph. Ja, mittlerweile irgendwo im Archiv wahrscheinlich verschwunden. Aber du hast ja schon ein Drachenlanze-Rätsel angekündigt. Ja, das wird so kommen. Freuen wir uns drauf. Bis dahin. Wir hören uns wieder. Tschö. Sehr willkommen, Pathfinder. Betritt eine Welt voller Abenteuer, Rätsel und Magie. Du willst immer informiert sein? Hast vielleicht Fragen zum Regelsystem? Oder willst du einfach nur mit Gleichgesinnten diskutieren? Das alles und noch viel mehr bietet dir weltenwunde.de, die Seite für Pathfinder-Rollenspieler. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.